Lob und Tadel, Bildungsgespräche, ja, Nummer 30, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Heute wieder, ja, von über den Dächern Wiens. Ihr seid schon gut aufgehoben. Benjamin Serfers, hallo. Ja, hallo. Ja, wir haben es recht schön im 7. Stock vom Nick. Neues Institutsgebäude in Wien, Universität. Genau, richtig. Mit Dachterrasse. Mit Dachterrasse, vor allem im Sommer schön. Blick zum Aussicht, Rathaus. Rathaus und Votivkirche. Und wir sind hier am Institut für Sozialpsychologie und Konsumentenforschung. Genau. Konsumentinnenforschung. Konsumentenverhaltensforschung. Ah, Konsumentenverhaltensforschung. Und das ist ein Arbeitsbereich im Bereich der Psychologie. Das im Bereich der Psychologie ist jetzt seit 4 Jahren vom Professor Flora geleitet und wir schauen uns eben sehr stark angewandt die Sozialpsychologie im Bereich Konsum und Einkaufen an. Und ich bin zu dir gekommen, weil ich eine Pressemitteilung, eine Aussendung bekommen habe, dass du gemeinsam mit Kollegen, glaube ich, eine Arbeit gemacht hast über die geweiteten Pupillen, die man kriegt, wenn man einkauft und einen Impulskauf tätigen möchte. Oder so im Großen und Ganzen kurz gefasst. Genau, kurz gefasst passt das so. Wir schauen uns sehr stark an, wir interessieren uns nicht nur dafür, was ist jetzt wirklich in der Entscheidungssituation relevant, sondern was passiert, wenn wir das Geschäft betreten. Und eines dieser Dinge, die wir uns genauer angeschaut haben, ist eben, okay, man bekommt große Augen, die Situation erregt einen, macht einen freudig und das wird vor allem für Leute, die Spontankäufe tätigen, die dazu neigen, das zu machen, allein durch das Betreten von Einkaufssituationen hervorgerufen oder konkret haben wir es mit Bildern gemacht, wo wir Einkaufssituationen verglichen haben mit anderen positiven Situationen, neutralen Situationen und haben dort eben gezeigt, okay, die Augen werden groß allein durch ein Bild vom Einkaufen. Und wir werden in diesem Gespräch über die Arbeit selbst, also über den Inhalt sprechen, aber auch, wie so eine Arbeit eigentlich entstehen kann im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit eines sehr jungen Wissenschaftlers. Ja. Und da kriegen wir einfach einen Einblick dann auch in das Veröffentlichen, wo man veröffentlicht, mit wem man zusammenarbeitet, wie man seine 49 Probanden zusammenkriegt und wie viele es sein müssen. Also wirklich einen Einblick in das Arbeiten im Bereich angewandter Psychologie. Mhm. Und wenn du sagst, man kriegt geweitete Augen oder man, wenn man schon das Portal sieht eines Geschäftes, ich gehe mit meinem Hund spazieren und wenn ich nur mit der Hand zur rechten Tasche greife, schlägt er sich über die Schnauze, weil er einfach weiß, da gibt's ein Leckerli drinnen, das er üblicherweise dann kriegt, wenn er trainiert wird oder am Stehenbleiben fürs Stehenbleiben belohnt wird. Aber der reine Griff zur Tasche lässt ihn über die Nase schlecken. Ja, so diese Erwartung, okay, jetzt kommt dann was, das mir Freude macht, das ich gern habe. In dem Fall dann das Leckerli, ja, das natürlich immer toll ist. Und im Einkaufskontext ist dann so die Erwartung, okay, da sind ganz tolle Produkte, ich kann jetzt wieder einkaufen gehen. Aber ist das ähnlich? Also, oder ist das dieselbe Situation? Oder geht es da schon eine Kategorie tiefer, weil wir bei Menschen sind? Es ist natürlich bei Menschen etwas tiefer als bei Tieren. Ja. Aber vom Prinzip ist es ähnlich. Es ist die Erwartung von etwas Positivem. Mhm. Oder die Erwartung von etwas, das einen in eine Situation bringt, wo man angespannt ist. Wo man die Vorerwartung von gewissen Dingen. Und die ist sehr ähnlich. Aber das muss man gelernt haben vorher. Das würde man nicht haben, wenn man noch nie einkaufen war. Genau. Also die Situation wird nach und nach die Reaktion gelernt. Okay, man geht das erstmal einkaufen. Dann erlebt man Freude, weil man ein tolles Produkt gekauft hat. Dann geht man wieder einkaufen, sieht tolle Produkte, die man vielleicht besonders attraktiv findet, die man haben möchte. Ob es jetzt ein Flachbildschirm ist oder das neue technische Equipment. Und das verbindet sich dann nach und nach mit der Erwartung, okay, jetzt gehe ich auf die Maria-Hilfer-Straße. Das heißt, bald kommt jetzt auch wieder ein tolles Produkt. Und was genau hast du jetzt untersucht? Genau untersucht haben wir im Labor Bilder gezeigt von neutralen Situationen. Das waren einfach Menschen auf der Straße zum Beispiel oder Häuserfronten. Und haben ihnen auch Bilder gezeigt von Supermarktregalen mit Pasta, Bilder von Einkaufstaschen, Bilder von super tollen Shopping-Malls wie in Abu Dhabi und haben sie vor dem Computer gesetzt und technisch aufgenommen, wie groß die Pupillen werden. Und dann gezeigt, okay, bei diesen Situationen sind sie kleiner, neutralen, bei Einkaufssituationen sind sie vor allem für Leute, die spontan einkaufen, gerne größer. Und das ist auch das Ergebnis? Das ist das Ergebnis. Dass Leute, die eine Tendenz haben, immer wieder gern spontan einkaufen zu gehen, die kriegen große Pupillen. Leute, die das nicht machen und den Einkaufen nicht so wichtig ist, die reagieren nicht auf diese Weise. Und das Interessante ist eben wirklich, es muss gar nicht die Kleidung sein, die besonders attraktiv ist und schön ist, sondern auch ein Supermarkt mit Lebensmitteln hat genau die gleichen Reaktionen bei diesen Leuten ausgelöst. Das heißt, es verallgemeinert auf andere Einkaufssituationen. Das sind die berühmten großen Augen, die man kriegt. Genau, das sind die großen Augen, die man kriegt, wenn man was Tolles sieht oder eben, wenn man in einer tollen Situation ist. Und warum ist es bei den Pupillen eigentlich? Also das ist praktisch euer Messort, aber man könnte vielleicht auch Hautwiderstand, feuchte Hände, keine Ahnung, Erregung, Atemfrequenz, aber warum Pupillen eigentlich? Also genau, Pupille ist ein Maß für Erregung, physiologische Erregung, das gleiche wie auch eben Herzschlag oder Hautleitwiderstand. Pupillen aus dem Grund, weil die schneller reagieren. Aha. Der Hautleitwiderstand, da braucht man dann 1-2 Sekunden, bis man es messen kann, die Reaktion. Und Pupillen reagieren sehr, sehr schnell. Bereits nach 300 bis 500 Millisekunden kann man da Reaktionen dann messen. Was wichtig ist, weil man kann den Leuten nicht eine halbe Minute ein Bild zeigen, um dann was zu messen, weil dann sind sie meist wieder gelangweilt. Und wie lange hält dieser Effekt der geweiteten Pupille an, jetzt bei euren Untersuchungen? Also die geweitete Pupille erreicht so ein Maximum normalerweise so um die 5 Sekunden und dann geht es wieder runter und gleicht sich an auf einen Ausgangszustand. Und ist das verbunden mit einem bewussten Erleben der Person? Also fühlt sich die auch gut dabei? Würde die das sagen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil das ist ja auch immer wieder, heißt diese Impulskäufer, die erleben das als besonders toll. Und als besonders positiv. Und wir haben es auch bewerten lassen, die Situationen, ob die sie mögen, diese Bilder von den Einkaufssituationen und ob sie positiv bewerten würden. Und das ist nicht der Fall. Und das heißt, keine bewusste Meinung oder Evaluation, sondern ganz unbewusst, implizit, ohne dass die Leute wirklich mitbekommen. Das deckt sich auch mit der Beobachtung mit meinem Hund, der muss sich über die Nase schlecken. Ob ihm das lustig ist oder nicht, ist dabei echt sekundär. Vielleicht ist es ihm ja lustig, aber praktisch, er hat nicht die Freiheit, es nicht zu tun. Genau. Und man ist sich oft nicht dessen bewusst, was man eigentlich so spürt und mitbekommt. Es geht viel, viel mehr in einem vor, als man wirklich dann auch benennen könnte. Also häufig ist es dann auch so, sie merken zwar, irgendwas passiert mit ihnen, aber sie könnten nicht sagen, was ist es eigentlich? Und das ist auch der Vorteil bei den Pupillen zum Beispiel, das was, wo sie selbst natürlich auch nicht mitbekommen, dass die Pupillen groß werden. Und wahrscheinlich gibt es da eine weite Verbindung, eine gute Verbindung, auch Suchtverhalten, dass man diese Ketten des Erkennens und Pupillenweiten einfach auch unterbrechen kann. Und was kann man tun, um es zu unterbrechen? Weil wenn ich Einkaufssucht gibt es ja scheinbar auch, bin, dann möchte ich ja genau da eben nicht reagieren, schätze ich einmal. Nicht reagieren, beziehungsweise was anderes, was wir auch sehr interessant gemacht haben in dem Zusammenhang, ist, wie kann man den Leuten helfen dabei, dass man weniger Geld ausgibt, dass man nicht mehr kauft, als man möchte. Und wenn man da schon dabei ist, das zu unterbrechen, ist sehr schwer. Und wir haben dann versucht, ihnen bewusst zu machen, okay, achten Sie mal auf Ihre Erregung. Ja. Und sobald Sie Erregung verspüren, dann sagen sie sich, ich konzentriere mich. Ist diese Erregung auch dabei bei den geweiteten Pupillen? Ihr habt es nur nicht gemessen bei eurer Untersuchung? Oder gibt es die geweiteten Pupillen auch isoliert praktisch? Ist immer auch Erregung dabei? Also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass Erregung das ist. Natürlich können Pupillen aus anderen Gründen auch weiten wie Licht oder andere Einflussfaktoren, was es sehr schwer macht. Aber der Augenmerk, den wir hatten, war aufgrund der Erregung, die man verspürt, die physiologische Erregung, weiten sich dann die Pupillen. Aber wenn es ihm vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht wirklich bewusst ist, dass hier etwas passiert, dann wird vielleicht die Erregung ja auch nicht bewusst. Genau. Also und daher ist es schwer, etwas zu unterbrechen oder sich darauf zu konzentrieren, wenn man es nicht selbst geschult ist, wahrzunehmen. Kann man geweitete Pupillen selbst wahrnehmen? Schätze ich nicht so. Ich glaube nicht. Also mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand sagt, du. Ich habe jetzt gewählt. Vielleicht Zen-Buddhisten, keine Ahnung. Also ist eine Körperwahrnehmungsgeschichte. Ja, wissen wir nicht. Aha. Also da ist dann noch einfacher, die Erregung zu merken. Man wird leicht hippelig. Ja, aber das kriegt man auch nicht mit, wenn man nicht explizit drauf achtet. Und ich meine, das ist ja dann praktisch, um Menschen zu beraten, die ein Problem damit haben. Die Lichtseite, sage ich mal, es gibt ja auch die böse Seite der Macht, dass man Situationen so gestaltet, dass es besonders viele Menschen erreicht, die Pupillen zu weiten. Natürlich, gerade die Geschäfte, das Marketing versucht immer, uns zu verführen. Und da ist auch so die Erregung an und für sich, die verstärkt Impulse. Das heißt, das Marketing, die Geschäfte versuchen einen in eine tolle Atmosphäre mit viel Erregung zu bringen, dass man schneller zugreift. Und das wird auf der dunklen Seite des Konsums natürlich ausgenutzt, aber nicht publik gemacht, sondern man versucht es nicht zu veröffentlichen, die Geschäfte natürlich, um zu sagen, okay, diese Mechanismen nutzen wir aus. An dieser Stelle muss ich fragen, für wen arbeitest du? Ich arbeite für die Universität Wien. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft, beziehungsweise bis vor kurzem in einem Projekt vom FEF. Der Geldgeber Wissenschaftsfonds. In diesem Fall ist es ja keine Grundlagenforschung, sondern angewandte Forschung. Genau, es ist angewandte Forschung, um dann eben auch im Feld es zu zeigen, wie sieht es eigentlich in der Realität aus. Wie bist du dazu gekommen? Das wäre jetzt einfach die interessante Geschichte von deiner Herkunft her. Von meiner Herkunft her, ich habe hier in Wien studiert. Psychologie. Ja. Genau. Und hatte dann ein Seminar, in dem wir praktisch mal eine Forschung gemacht haben. Aha. Und darüber bin ich eigentlich dann erst in Kontakt gekommen mit dieser Forschung. Ja. Und hat mir sehr gut gefallen. Und die Arbeit, die ich dort geleistet habe, haben meinen jetzigen Chefen auch gut gefallen. Und die Situation war recht angenehm, dass Kleingruppen waren insgesamt, waren wir 15 Leute und haben dann in Zweier-, Dreier-Teams zusammengearbeitet, es entwickelt, besprochen und am Ende durchgeführt. Themengebiet einkaufen, auch wieder Impulskaufverhalten. Verstehe. Genau, und das hat das Interesse geweckt. Und daraufhin habe ich auch hier im Arbeitsbereich begonnen, als Studienassistent zu arbeiten. Das heißt, sind dann Unterstützungen bei Erhebungen, danach dann Daten aufbereiten, so die ersten Analysen machen mit den Daten und eben ganz viel Hilfe und Unterstützung bei der Forschung. Und wenn du sagst, der Professor ist auf dich aufmerksam geworden, was ist es das, was glaubst du, was hat dich da ausgezeichnet? Was war die Stärke von dir? Ein wichtiger Punkt ist das Engagement. Natürlich, man erkennt sofort, macht einen Seminar nur, um am Ende eine Note zu kriegen und sagen, okay, passt, du kriegst deine Punkte für das Studium. Oder engagiert man sich, denkt sich rein, macht vielleicht noch den einen Schritt mehr, kontrolliert nochmal die Daten nach, passt irgendwas. Und das spürt man. Und man spürt es und merkt es dann auch, okay, der will da was voranbringen und den interessiert es auch wirklich. Verstehe. Das heißt, du bist dann auf dem Weg zur Diplomarbeit gewesen, oder? Genau. Es war dann ein Seminar, dann habe ich hier das Arbeiten angefangen, habe nebenher dann die Diplomarbeit auch hier geschrieben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass sie mich gefragt haben, ja, möchtest du nicht auch weiterhin hier arbeiten und vielleicht dann auch dein Doktorat bei uns machen in diesem Themenbereich? Und jetzt muss ich natürlich zur Diplomarbeit noch fragen. Was war denn die Diplomarbeit? Diplomarbeit auch wieder Konsumenten. War auch wieder Konsumentenverhalten. Wir hatten oder haben auch jetzt kürzlich einen Artikel gehabt, wo es darum geht, inwiefern Aufmerksamkeitsprozesse unterschiedlich sind bei Leuten, die impulsiv einkaufen, nicht impulsiv einkaufen. Und so mal ganz grob verallgemeinert ist, sie sehen viel, viel mehr. Sie können sich nicht fokussieren auf einzelne Produkte, sondern schauen viel mehr im Markt rum. Und das führt dann natürlich dazu, wenn man viel sieht, gibt es viele Möglichkeiten, die man kaufen kann. Und in der Diplomarbeit habe ich mir dann angeschaut, wie kann man Leute dazu bringen, nicht die Aufmerksamkeit abschweifen zu lassen, sondern sich auf einzelne Punkte, Produkte zu konzentrieren. Einkaufsliste ist ein Punkt. Richtig, das haben wir auch in einer anderen Diplomarbeit untersucht. In meiner ging es um, es nennt sich Implementation Intentions. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, eine ganz einfache Technik, die funktioniert eigentlich als Wenn-Dann-Satz. man hat einen konkreten Auslöser. Immer wenn Situation X, dann zeige ich Verhalten Y. Und bei mir war es, wenn ich Erregung merke, dann konzentriere ich mich. Mhm. Und auf diese Weise, immer wenn man in die Situation kommt, aktiviert es automatisch eine Handlungsweise. Viele Leute machen es auch für Gesundheit zum Beispiel. Immer wenn ich eine Stiege sehe, dann nehme ich die statt dem Fahrstuhl. Und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach, okay, ich sollte besser die Stiegen gehen statt den Fahrstuhl für meine Gesundheit, sondern ohne drüber nachzudenken, wird die Handlung initiiert, schon voraktiviert. Das verstehe ich, ja. Worin unterscheidet sich eigentlich das Impulskaufen vom anderen? Was ist das andere Kaufen? Das reflektierte, geplante Kaufen. Wo ist da der Unterschied? Dass man letztlich dann mehr kauft oder Dinge, die man nicht haben möchte, vorher geplant? Ist das alles? Man greift zu Dingen, die man eigentlich nicht vorhatte, häufig auch nicht unbedingt braucht. Im Extremfall, wenn es dann Richtung Kaufsucht wirklich geht, sind die Produkte auch gar nicht interessant. Also im pathologischen Sinn geht es im Akt des Kaufens, und die berichten dann auch Kaufsüchtige, dass sie die Sackerl gar nicht öffnen. Die stehen einfach im Keller, sie haben es gekauft, wird versteckt, irgendwo in den Schrank gestellt und nie wieder angeschaut. Und wo genau ist der Akt des Kaufens? Das ist auch eine sehr gute Frage, was nicht so ganz klar ist. Was ist wirklich dieser Akt des Kaufens? Ich würde sagen, der Moment, wo man es dann nimmt und in den Einkaufswagen reinlegt. Der Entschluss. Dieser Entschluss, okay, und diese Handlung dann zu setzen. Da gibt es scheinbar noch also eine Geschichte, der Verkäufer merkt das, wenn der Kunde zur Tasche mit der Hand auf die Hosentasche greift, ob seine Geldbörse da ist. Da weiß er, dass er gewonnen hat. Da hat er gewonnen, es kommt die Kontrolle, okay, habe ich mein Geld dabei, um auch Produkt zu kaufen. Verstehe, aber dann praktisch im Verkaufen, selbst in dieser Geschichte eben in dem Moment, wo ich es in den Einkaufswagen lege, genau. Aha. Damit ist die Entscheidung eigentlich abgeschlossen, okay, das Produkt möchte ich haben. Es kommt selten vor, dass man dann an der Kasse nochmal sagt, na, ich lege es doch wieder zurück. Das ist eher ein seltener Fall. Und ist Impulskaufen immer verbunden mit Unsinn? Also zu viel, zu schnell, unreflektiert? Oder gibt es einfach unterschiedliche Typen, die dann einfach sagen, ich kaufe genauso die Dinge meines Bedarfs wie ein anderer reflektiert, halt impulsiv? Also Impulskauf ist nicht immer schlecht. Es ist nicht immer schlecht und es ist auch ganz normal, dass man impulsiv Sachen einkauft. Mhm. Ich selbst mache es auch gerade bei Lebensmitteln. Ja. Ich weiß jetzt nicht, okay, auf was habe ich jetzt heute Abend Lust? Ich lasse mich einfach inspirieren und kaufe dann spontan. Mhm. Ah, okay, das spricht mich jetzt an, das nehme ich mit. Mhm. Also es muss nicht immer schlecht sein und nicht pathologisch. Und es gibt da natürlich Leute, die sich unterscheiden da drin, okay. Plane ich, schreib mir meine Liste zum Einkaufen gehen oder sage ich, ich gehe ins Geschäft und nimm einfach gerade das, was mich anspricht. Und du hast untersucht praktisch, was kann man tun, um von dieser festen Verbindung also wegzukommen? Also wie kann ich reflektiert einkaufen? Wie kann ich Erregung spüren und damit auf eine Schiene umsteigen, wenn ich Erregung spüre, dann mache ich Konzentration. Genau. Sie hatten eine Vorgabe bekommen gehabt, sie machen eine Feier oder ein Essen mit Freunden und dafür brauchen sie die und die und die Produkte, um das Essen zu kochen. Ja. Und das war ihre Aufgabe, auf die sollten sie sich konzentrieren. Und zeitgleich wurden noch ganz viele andere Produkte angezeigt und sie sollten die nicht beachten. Mhm. Und das war ihre Aufgabe und wir haben dann geschaut, okay, schaffen die das oder nicht? Und mit Hilfe eben dieser Implementation Intentions, dieser Wenn-Dann-Sätze, haben sie sich nur noch auf die Produkte konzentriert, die sie auch wirklich benötigen. Und muss man das jedes Mal neu tun oder ändert das gesamte Verhalten für immer dann? Also wenn man das wirklich intus hat, nach und nach, verändert es langfristig. Natürlich nicht für immer, man muss es immer mal wieder auffrischen, aber man muss es dann nicht jedes Mal vorm Einkaufen wieder ins Gedächtnis rufen, sondern es kommt automatisch. Na, da kann ich mir gut vorstellen, wie lernt man einkaufen, indem man mit seinen Eltern mitgeht in den Supermarkt und man kriegt das ja alles mit, wie die Eltern reagieren. Und man kriegt mit Sicherheit auch die Erregung der Eltern mit, wenn oder wie sie sich unbekannten Dingen dann annähern. Und dann gibt es natürlich auch die Quengelzone vor der Kasse, ob sie und wie sie reagieren. Das ist ja alles nicht so gespensterhaft unsichtbar. Also da gibt, das ist so diffus nicht. Es ist nicht so diffus und es ist natürlich ganz klar, okay, man lernt als Kind ganz viel von den Eltern, ganz viel Verhalten von den Eltern, beziehungsweise auch ganz prägend dann im Alter von 14, 15, wenn man mit den Freunden einkaufen geht, wie reagieren die? Und bekannt und da ist es. Es ist alles beobachtbar. Mhm. Aber man achtet häufig nicht drauf. Genau. Ich achte jetzt manchmal darauf, wo ich hingreife, im Regal die Höhe. Weil es mir einfach Spaß macht zu sehen, ich möchte einkaufen, brauche ein paar Sachen aus dem Supermarkt und beobachte mich dabei, wo ich ohne nachzudenken hingreife. Und dann versuche ich das ein bisschen zu variieren, auch ohne nachzudenken, ob das jetzt besser ist oder schlechter, wenn ich höher greife oder nicht. Ich finde es einfach nur faszinierend, mich dabei zu beobachten. Mhm. Und das ist eigentlich recht nett. Das ist recht nett und das zeichnet eigentlich so auch einen mündigen Konsumenten, wenn man so will, aus, dass man selbst merkt, okay, wie verhalte ich mich eigentlich? Mhm. Dass man mal drauf achtet, so ist mein Einkaufsverhalten und sich dessen bewusst ist. Bei Kleidern mache ich es ganz gerne, weil mich das immer ein bisschen stresst, mich allzu lang damit aufzuhalten. Combat Shopping. Reingehen in das ins Kleiderhaus und dann wirklich auf zack, zack, zack, zack, zack, drei Hosen, sieben Unterhosen, fünf Socken. Aber wirklich ohne konzentriert und ohne große Geschichten mich zu verwickeln. Und das reicht dann meistens wieder für ein, zwei Jahre, darüber zu kommen. Interessant ist auch bei IKEA, finde ich, da schaue ich mit den Kindern manchmal raus, um einen schönen Vormittag zu haben. Wir beabsichtigen nichts zu kaufen und kaufen dann aber eigentlich auch nie was. Also wir haben einfach, wir probieren die Dinge aus, gehen dann zur passenden Stelle ins Restaurant und am Schluss freuen wir uns oder freuen sich die Kinder auf die süßen Sachen, die Zuckerschnüre, die es da gibt beim Ausgang. Mhm. Aber irgendwie schaffen wir es, dass wir durch diese Schlusszone, wo es die verschiedenen Dinge gibt, die man eben nicht braucht, durchkommen, mit dieser Strategie eine gute Zeit zu haben. Ja, das ist immer die Frage, was hat man für ein Ziel? Ja. Und wie gut ist man auch da drin, sein Ziel zu verfolgen? Also so diese Sachen, okay, ich habe ein Ziel, von was lasse ich mich ablenken? Mhm. Habe ich die Fähigkeit, irgendwelche anderen Reize auszublenden oder zu sagen, okay, ist zwar da, aber ist für mich jetzt nicht relevant, weil das wichtige Ziel, das ich habe, ist, jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag zu verbringen und das andere ist nicht relevant, würde mir in dem Fall auch gar keine Freude bringen. Also dieser Blick, man lässt sich ablenken von den Dingen, das ist eben verbunden mit Impulskäufen. Das mit Impulskäufen verbunden und natürlich gibt's auch, heißt es nicht, dass man dann impulsiv einkauft, weil man sich umschaut, aber es macht es wahrscheinlicher, das Ganze. Jetzt hast du die Diplomarbeit gemacht und warst dann an der Uni. Da wird man dann für ein Projekt stundenmäßig angestellt? Ich war dann für ein Projekt angestellt auf 20 Stunden die Woche. Sozialversichert? Sozialversichert, ganz reguläre Anstellung. Nach dem Wirren des Studiums eine sichere Stelle? Genau. Also für eine bestimmte Zeit? Für 2 Jahre ging das. Aber das war gut? Das war sehr gut. Und eben ganz konkret ging es dort auch in dem Projekt um impulsives Einkaufen, um die Thematik, die ich auch in der Diplomarbeit beschäftigt habe, was sich sehr gut angeboten hat, weil man sich damit dann schon ein Jahr lang beschäftigt hat oder länger, dass man da weitermachen kann in dem Bereich, der einen interessiert. Aber da verlässt man ja dann praktisch den Status Student und arbeitet dann plötzlich mit einigen wenigen Kollegen zusammen. Genau, es ist eine andere Situation, dass man einfach, okay, man ist der Partner, mit dem man sich austauscht, mit dem man sich dann mittags, nachmittags zusammensetzt und diskutiert. Was kann man als nächstes machen? Was bedeuten die Ergebnisse, die wir bisher haben? Wie kann man das auch wirklich umsetzen, was wir rausfinden wollen? Und hast du auch mit Studenten gearbeitet dann im Sinne von Universitätsbetrieb Lehre? War das Teil des Deals? Teil des Deals ist es einerseits, oder war es auch, ist es immer noch, Diplomanden auch bei ihren Arbeiten zu unterstützen um auch die Professoren zu entlasten, gewisse Besprechungen, das eigene Know-how an die Studenten zu bringen, aber auch Lehrveranstaltungen zu leiten, in der dann ich auch wieder sehr stark fokussiere auf die Arbeit, die wir hier im Arbeitsbereich machen. Ich persönlich finde es wichtig, dass wenn man an der Uni ist, dass die Studenten auch kennenlernen, was passiert eigentlich hier bei uns an der Uni und nicht nur, was gibt's für Theorien weltweit, die bedeutend sind. Und das macht man in Form von Seminaren? In Form von Seminaren. Pro Seminar. Wo ist der Unterschied eigentlich? Pro Seminar, Seminar? Gibt es da einen? Wissen wir das? Ich habe das nie rausgefunden. Es gibt tausende Bezeichnungen, einfach. Wo ich nie weiß. Es ist keine Vorlesung. Und kein Praktikum. Genau. Seminar, Pro Seminar, was auch immer, wie auch immer. Alles mehr oder weniger das Gleiche. Ich denke, sie unterscheiden sich in den Bezeichnungen, ob das jetzt im Bachelor stattfindet oder im Master stattfindet, wie viel Teilnehmer es da gibt. Und dann vielleicht auch in der Verrechnung intern, habe ich den schweren Verdacht. Ja, also. Okay, das heißt, du warst dann für dieses Projekt eben hier und hattest du dann schon die Verbindung zu einem Doktorat? Da hatte ich dann auch schon Verbindung zum Doktorat. Das heißt, man steigt in seine Geschichte nicht ein, ohne zu wissen, dass man das auch für ein Doktorat verwenden wird. Es gibt auch Leute, die das einfach so einsteigen. Aber häufig, wenn man nicht die Forschung oder die Wissenschaft danach anstrebt, liegt einem auch die Arbeit nicht so. Es ist ja doch eine andere Arbeit, ob man jetzt sich mit kleinen Daten, mit Erhebungen auseinandersetzt oder ob man eine Unternehmensberatung irgendwo Firmen berät. Daher ist es sehr, sehr häufig so, dass es direkt in Zusammenarbeit ist. Okay, ich arbeite jetzt hier, habe eine Anstellung, auf welche Zeit auch immer und möchte in dieser Zeit auch mein Doktorat abschließen, um dann die Grundlage zu haben, später auch wissenschaftlich weiterarbeiten zu können. Und in deinem Fall war das Thema fürs Doktorat dann? Also wieder. Das Thema ist impulsives Einkaufen. Wieder. Und insbesondere, was lösen eben so Einkaufssituationen alles aus? Was passiert mit uns, wenn wir einkaufen gehen? Und ein Aspekt, wo ich sehr viel forsche oder was mich interessiert, ist eben so dieser Unterschied zwischen dem Reflektierten und dem Impulsiven, was man wenig mitbekommt. Und es herrscht immer so die Meinung, dass sich Impulskäufer nicht wirklich kontrollieren können, dass die Selbstkontrolle mangelt, aber sie haben sehr wohl Selbstkontrolle, sie können sich konzentrieren, aber die Impulse, die auf sie einwirken, sind so stark, dass das Ganze überschreibt. Aha, der hat so viel Stress, irgendwie mit seinen Hormonen zurechtzukommen und mit seiner Nervosität und mit seinen habe ich alles und Gedanken, die sich anfangen zu kreisen, dass er dann wirklich nicht mehr auf dem sicheren Boden sich befindet. Er schaltet die Kontrolle, die er hätte, eigentlich benutzt er nicht. Ah ja. Das war praktisch, im Doktorat hast du dann untersucht, welche Sachen das auslösen, also was passieren kann mit einem in so einer Situation. Was hat es für Konsequenzen, die Situation, wie wir es schon hatten, okay, die geweiteten Pupillen. Und das heißt, dann in der jetzigen Arbeit hast du dann einen Aspekt daraus genommen, nämlich die geweiteten Pupillen und das näher untersucht. Genau, das ist einer dieser Aspekte, das passiert und jetzt die weitere Forschung wird sein, okay, wo kommt die Erregung, warum ist die eigentlich da? Ist es die Freude, die Vorfreude, ist ein Affekt? Also ist es irgendwas mit Emotionen, das zu tun hat? Oder ist es vielleicht auch was ganz was anderes, wie ein Konflikt, den man erlebt? Auch ein Konflikt kann ja zur Erregung führen. Nämlich so dieses Hin- und Herzerren. Eigentlich kann ich es mir nicht leisten, aber ich will es haben. Ist auch eine Situation, die einen sehr stark unter Strom setzt. Haben die vielleicht so gemischte Gefühle dabei? Und dass dieses Situation zur Erregung führt. Wie hast denn du da gearbeitet für das Doktorat? Zu schauen, was es alles auslösen kann, eine Situation? Es ist ganz, ganz viel natürlich Studium von Literatur, was schon vorhanden ist, aber auch so das Selbstbeobachten beim Einkaufen. Wie ergeht es mir eigentlich, wenn ich Kleidung kaufen gehe oder Essen kaufen gehe und so selbst mal zu schauen, okay, was passiert eigentlich? Und vielleicht ist es ja, geht es anderen ganz genauso. Kann die Freundin beobachten? Die Freundin beobachten, wie es ihr geht. Wo ich glaube, da bin ich dann eher der Impulskäufer und nicht die Freundin. Ja. Und wenn du sagst Literatur, wie schaut man nach, ob etwas schon beforscht ist oder ob es da schon etwas gibt? Wie geht das ganz konkret? Ganz konkret, einerseits, was natürlich dazu führt, was machen wir eigentlich den ganzen Tag hier? Ja, ja. So in der Arbeit. Eines ist so, es gibt verschiedene Fachzeitschriften und auch eben für den Konsumentenbereich gibt es mehrere große, bedeutende Zeitschriften, die man dann regelmäßig liest, die regelmäßig rauskommen, unterschiedlich so alle 3 Monate oder so, kommt dann neue Artikel raus, die man regelmäßig natürlich dann immer verfolgt. Was passiert generell? Das heißt, dann hat man, die sind elektronisch verfügbar, über die Universität kostet das auch nichts, ist der Zugang auch zu Hause möglich und man kriegt einfach mit, in der Zeit, in der man schon hier ist und das macht, hat man einen vollständigen Überblick, was sich gerade tut. Also man kriegt so mit, was passiert aktuell, ja, durch diese Zeitschriften, das ist natürlich nur ein Teil davon. Ja. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt sind so die Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden, ja, von den for Consumer Research, also dieses Konsumentenverhalten. Diese Gesellschaft hat natürlich auch jährlich eine Konferenz, wo dann die Wissenschaftler hinfahren und ihre aktuellen Forschungen vorstellen, die noch nicht publiziert sind. Das sind wiederum die Wissenschaftler und nicht die Bösen. Also es oder wie? Sind, oder, es sagen, ist also gemischt, alle, es kommt. Aus der Industrie auch und die erzählen vielleicht dann auch nichts darüber. Es kommt dann auch drauf an, was für Konferenzen es sind. Ja. Es ist sehr unterschiedlich, aber ganz viele sind natürlich auch als Berater tätig für Firmen in der Wissenschaft. Natürlich beraten sie dann auch gewisse Marken, gewisse Ketten, gewisse Geschäfte und sagen, okay, wir haben natürlich die Erkenntnisse gesammelt, die sind publiziert. Was bedeutet das jetzt für die Marke, das Geschäft? Ich meine, an einer technischen Uni ist ja das alles kein Problem, ethisch vertretbar, ob ich dann die Eisenbahnschienen dann der Industrie weiterzähle, wie es damit steht. Aber ist das ein Dilemma, in dem man da ist, oder ist das völlig in Ordnung? Oder wie siehst du das? Man muss sich einfach entscheiden, was man damit möchte. Ich persönlich berate keine Firmen, habe nicht das Interesse, sondern bei mir ist wirklich das Interesse die Forschung daran. Ich finde es auch okay, wenn jemand sagt, okay, ich helfe den Firmen, die müssen auch auf ihren Umsatz kommen. Die Wirtschaft an und für sich insgesamt ist nichts Böses, sondern hat auch ihre Berechtigung und natürlich holen die sich entsprechende Hilfe. Und es ist eine Herangehensweise, die jeder für sich einfach entscheiden muss, okay, ich helfe denen weiter oder nicht. Und aber die Schlüsselstellung bereitzustellen ist ja nicht das Problem. Ist nicht das Problem, genau, weil Forschung ja die Ergebnisse frei sind. Wie man sie nutzt, ist dann was anderes. Aber die Frage ist, ob man einen Beratervertrag unterschreibt und dann dafür auch Geld bekommt. Also ich mache es nicht. Ja. Natürlich aber das ist auch die, ist das die Frage, die es machen. Ist das eine wesentliche Frage, dass irgendwann einmal wer kommt und sagt, möchten Sie nicht? Oder ich meine, Drittmitteleinwerbung und so weiter wird ja dann wirklich auch zu diskutieren sein, wie sehr man hier auch die Zusammenarbeit definiert. Es ist, wie definiert man die Zusammenarbeit? Von wem holt man sich natürlich finanzielle Unterstützung für Forschung? Das ist ein Problem in der Hinsicht manchmal, wenn man sagt, okay, die Firmen wollen nicht, dass alles publiziert wird. Ja. Die wollen nicht, dass die Ergebnisse, die man rausfindet, andere Firmen nutzen. Das, in das sie rein investieren, wollen sie natürlich für sich nutzen und nicht, dass der Konkurrent dann genau das Gleiche macht. Und das ist ja praktisch dann im Widerspruch zur Wissenschaft. Und damit gibt es ein Hüben und Drüben. Man muss genau aufpassen, okay, was unterschreibt man dann für Verträge? Darf man doch wirklich die Forschung als Forschung nutzen und die der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen? Und dass große Firmen eigene Forschungsabteilungen haben, die eben in diesem Sinne nicht wissenschaftlich arbeiten, das Wissen zu teilen und zur Diskussion zu stellen, das wird es ja geben. Das gibt es natürlich. Ja. Also es geht ganz, ganz viel Budget in die Entwicklung, ins Marketing. Was kann man machen? Wie werden Posterwerbungen gestaltet? Ja. Das Forschungsbudget in dieser Richtung von Firmen ist sehr, sehr groß. Und stehen die hier schon auf der Matte, so wie bei amerikanischen Universitäten, dass die Absolventen abgeworben werden? Also findet man sich? Hier, also es gibt die Möglichkeiten natürlich auch an der Uni Wien, wo man dann zusammenkommen, wo externe Firmen eingeladen werden, ihre Stände haben, sich vorstellen, versuchen die Leute natürlich abzuwerben. Ich denke aber, dass es zum Beispiel an der WU, der Wirtschaftsuniversität, viel stärker ist. Die sind viel, viel stärker in die Praxis involviert und da würden auch eher dann die Leute stärker von der Wirtschaft abgeworben. Aber es passiert natürlich auch hier oder auf Konferenzen, dass jemand kommt, wie sieht's denn aus, möchtest du nicht deinen Job an der Uni an Nagel hängen, das Doppelte verdienen und dafür dann allein für unsere Firma arbeiten. Ja, also Zeitschriften, Konferenzen als zweites. Dann gibt's, glaube ich, auch Zeitschriftenartikel, die einen Überblick geben über die Literatur zu einem Thema. Wie heißen die? Die haben einen Namen. Review-Artikel. Ja, genau. Die einfach wirklich dann schauen, was gibt es schon an Arbeiten zu einer bestimmten Sache. Dürfte eine wertvolle Hilfe sein. Das ist eine sehr wertvolle Hilfe und ist häufig dann auch von Wissenschaftlern gemacht, die ganz viel Erfahrung in dem Bereich haben, die häufig auch ihre Ergebnisse dann, die sie in 10, 20, 100 Studien gefunden haben, zusammenfassen, um dann zu sagen, okay, so sieht der Bereich aus, das hat man bisher gemacht. Und das ist sehr, sehr wertvoll, um gerade zu sagen, okay, das wurde schon gemacht, aber es fehlt noch diese Lücke. Ah ja. Oder auf die Ergebnisse kann man sich verlassen, weil es auch immer wieder diskutiert wurde, sind die Ergebnisse überhaupt gültig? Kann man die replizieren, wiederholen oder nicht? Und da sind dann solche Artikel sehr hilfreich oder eben Analysen über verschiedene Studien hinweg. Mhm. Was liest du bei diesen Fachartikeln? Zusammenfassung, Abstract und dann halt ein bisschen hinein, wie haben die das gemacht? Je nachdem, wie interessant man sortiert, als allererstes mal aus über die Überschriften. Ja. Wirklich über die Überschriften? Das allererste, wenn ich die Zeitschrift aufschlage oder am Computer, gehe ich durch, welche Artikel sind da drin, ich schaue die Überschriften an, okay, ist das überhaupt mein Bereich oder betrifft er mich eigentlich gar nicht? Und sind die auch so hübsch formuliert wie in verschiedenen anderen Forschungsbereichen? Die Fruchtfliegenforscher sind ja da ganz kreativ, so viel ich weiß. Oh. Man versucht immer natürlich auch seinen Artikel zu verkaufen in der Hinsicht. Und es hilft natürlich auch einen entsprechenden Artikel zu haben, der ansprechend ist. Zum Beispiel Danube so colorful und dann im Untertitel über die verschiedenen Plastikteilchen, die in der Donau so daher schwimmen. Aber einfach wirklich. Man wird aufmerksam drauf. Es gibt ganz viele Artikel, man hat ganz viel zu lesen. In dem Sinn, man kann nicht alles lesen, dafür reicht die Zeit bei bestem Willen nicht aus. Und nach irgendeinem Kriterium muss man erstmal sagen, okay, der Artikel interessiert mich und der nicht. Und das Erste, was man sieht, ist nun mal die Überschrift. Und wenn die so klingt, it's so colorful, das klingt doch gut. Warum nicht mal den Abstract lesen? Und die Philosophen auch, die fangen dann oft an mit aber oder but irgendwie. Und das ist doch in einer gewissen Weise ungewöhnlich. Aber das hat schon was. Ja, das heißt, wenn du jetzt dann den Titel interessant findest, dann ist der nächste Schritt Abstract lesen. Dann ist der nächste Schritt Abstract, in dem zusammengefasst wird, okay, was ist eigentlich die Quintessenz aus dem Artikel? Kurz zusammengefasst, was wurde gemacht? Und was bedeutet es? Und damit bist du über die Fragestellung, die Methoden und die Ergebnisse informiert. Ich habe einen ganz groben Überblick. Okay, das sind die Ergebnisse. Was natürlich nicht heißt, dass man dann genau weiß, was drinsteht in dem Artikel. Aber dann nochmal so ein Gefühl gibt, okay, ist er relevant für mich oder nicht? Geht er konkret in meine Richtung oder nicht? Mhm. Und wenn dann der Abstract ansprechend ist, dann entscheidet man sich, okay, ich lese doch den Artikel, weil das ist sehr interessant. Ich weiß, die Autoren machen das und das, haben das rausgefunden. Ist es auch wirklich so oder ist es vielleicht doch von der Formulierung her beschönigt, was im Abstract drinsteht? Welche Randbedingungen müssen vorherrschen, um diese Ergebnisse zu finden? Diese Informationen findet man natürlich dann erst im Artikel selbst. Und da versucht man dann auch schon seine eigene Position oder Vorstellung damit in Verbindung zu bringen. Das heißt, die Widersprüche zu finden, die sich möglicherweise auftun, eine andere Sicht der Dinge, eine Kritik, die man vielleicht anbringt. Also man liest dann sehr, sehr kritisch diese Sachen. Ja. Vom eigenen Standpunkt aus, so okay, nee, das sehe ich anders. Ja. das glaube ich nicht, was sie da schreiben. Es gibt Widersprüche zur anderen Literatur oder das ist sehr interessant, aber da fehlt noch ein Schritt weiter gedacht. Und in der Diskussion eines Fachartikels, der ist ja auch da immer dabei, so eine Diskussion, steht dann das alles so zusammengefasst, wie du dir das dann beim Lesen denkst? Oder ist das einfach, was ist die Diskussion von seinem Artikel? Die Sicht hat zwei Aspekte. Einerseits ist so die Sicht der Autoren verallgemeinert, weg von den standardisierten Bedingungen, die man im Labor hat. Was bedeutet das überhaupt in der Welt da draußen? Ist es nutzbar oder nicht? Also was bedeuten die Ergebnisse? Und das andere Wichtige natürlich, okay, was hat es für Limitationen, unsere Studie? Was muss man für Einschränkungen treffen? Und was für Kritik kann geäußert werden? Und was tust du, wenn du dann etwas dir denkst zu diesem Artikel, was anders ist, wo du denkst, das ist aber eigentlich vielleicht so oder das wäre interessant? Merkt man sich und geht weiter? Oder das notiere ich mir dann einfach kurz raus, okay, aha, in dem Artikel ist das und das, ja, das könnte man sich anschauen. Und dann gehe ich häufig zu meinen Kollegen, beziehungsweise wir haben ein reguläres Treffen, ja, im Kollegenkreis, in der wir dann genau solche Sachen diskutieren. Okay, da ist so ein interessanter Aspekt, den könnten wir uns doch weiter anschauen. Wie machen wir das? Was ist dann so der nächste Schritt? Und findet man dann eine Vielzahl an Aspekten, die man selbst machen könnte oder dann und wann eine kleine Geschichte, die man weiterführen könnte? Es gibt immer mehr Sachen, wirklich untersuchen kann von der Zeit her. Weil in jedem Artikel steckt irgendwas, dass man entweder sagt, okay, das ist ein guter Anfangspunkt, da kann man weitermachen. Oder die haben das untersucht, haben aber diesen Punkt vernachlässigt. Man kann nicht immer alles untersuchen, jeden Aspekt. Und häufig ist es dann so, okay, was passiert eigentlich, wenn man diese eine Variable, diesen einen Aspekt noch mit reinbringt, verändert der die Ergebnisse? Ich weiß wieder, was ich dich fragen wollte, oder zu den Zeitschriftenartikeln. Es ist ja ein großes soll man nicht tun, bestehendes Wissen zu duplizieren. Also etwas, was schon beforscht wurde, soll man nicht noch einmal machen. Außer man macht es absichtlich und versucht, etwas zu reproduzieren. Also wichtig ist immer, es auch zu reproduzieren. Und der erste Schritt ist immer zu sagen, okay, das haben andere gefunden, wir zeigen das nochmal. Ach, das schon, wirklich? Und setzen dann nochmal einen neuen Aspekt dazu. Oder wir zeigen das jetzt in einer anderen Situation. Ah ja. Für eine andere Gesellschaftsgruppe. Was in Amerika gilt, muss nicht unbedingt bei uns auch gelten. Und der erste Schritt sollte zumindest immer sein, okay, das, was gefunden wurde, zeigen wir nochmal, aber unter den Bedingungen sieht es anders aus. Diese 20 Stunden, mit denen du angestellt warst, war das ein richtiges Zeitbudget oder hast du in Wirklichkeit 60 Stunden gearbeitet? In der Wissenschaft arbeitet man immer mehr, als man angestellt ist. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass man so die eigene Forschung vom Doktorat weiter vorantreibt. Diese 20 Stunden sind die Leistung fürs Projekt, die zu erbringen war. Und da ist es ganz, ganz schwer abzugrenzen. Okay, was mache ich jetzt wirklich, weil es mir beauftragt wurde? Ja, genau. Und was mache ich für meine eigene Forschung, für mein eigenes Vorankommen in der Wissenschaft? Aber ich war mit Sicherheit mehr als 20 Stunden hier im Büro. Ja, aber da geht es ja auch um eine soziale Mindestsicherung. Also man muss ja irgendwie auch die Kohle herkriegen. Also das ist dann die Randbedingung nach oben. Irgendwie muss man Miete zahlen. Ja, dafür reicht es aus. Dafür reicht es aus. Das heißt, man kann essen und schlafen. Man kann essen, schlafen. Also es reicht auf jeden Fall zum Leben aus. Ist natürlich nicht der Verdienst, den man bei einer 40-Stunden-Anstellung kriegen würde oder den man in der freien Wirtschaft kriegen würde. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt so gewesen, dass ich mir Gedanken machen müsste, okay, am Ende des Monats reicht das Geld nicht mehr fürs Essen oder es reicht nicht mehr, um mit Freunden fortzugehen. Also diese Sicherung ist durch die 20 Stunden da gewesen. Zusätzlich war es dann auch so, dass ich die Lehrveranstaltung, die ich gemacht habe, zusätzlich vergütet habe, bekommen habe, bezahlt bekommen habe als externer Dozent, weil es ja im Rahmen fürs Projekt nicht relevant war. Mhm. Ja, dann war das Projekt aus. Und was war das, die Frage dieses Projektes letztlich? War das diese Sache mit, was lösen Situationen aus, wo die Pupille eine Geschichte war? Das war auch ein Teil vom Projekt gewesen. Der andere war diese mit den Aufmerksamkeiten, dass sich impulsive Einkäufer leichter ablenken lassen, mehr durch die Gegend schauen. Ah ja. Das waren so zwei wichtige Aspekte an diesem Projekt, aber eben auch zum Beispiel Einkaufslisten. Haben die einen Zweck? Ja. Besteht dieser Mythos, dass wenn man sich Einkaufslisten schreibt, dass man dann auch weniger einkauft? In diese Richtung ging das Projekt, das jetzt diesen Sommer geendet hat. Ja, und genau auch die Geschichte, ob man hungriger einkauft. Das haben wir uns nicht angeschaut, aber das ist auch ein Punkt, den wir uns dann anschauen werden. Okay, macht es einen Unterschied, ob man hungrig ist oder nicht? Ich würde mir gerne mal eine Brille aufsetzen, die mir die Welt schwarz-weiß zeigt und eine Auswirkung auf mein Einkaufsverhalten analysieren. Es macht mit Sicherheit einen Unterschied, weil so die Farben sind ja dafür da, dass man hinschaut. Und hinschauen ist so der erste Schritt. Und dass der Spar bei uns im 4. Bezirk so den Kümmelbraten, dass man den so gut riecht, das ist auch nicht zufällig. Nein, das ist nicht zufällig. Das ist nicht zufällig. Häufig, was gemacht wird bei Backstationen zum Beispiel, dass zusätzlich beduftet wird, dass bei Obst, Gemüse machen auch viele Ketten, dass sie zusätzlich Düfte mit einsetzen, um das zu unterstützen, um aufmerksam drauf zu machen und auch anzuregen. Oh ja, das sieht nicht nur gut aus, es riecht gut. Also muss es ja auch gut sein. Und auch, dass es halt Leuchtstoffröhren gibt für jedes Produkt, für Fleisch und für Backwaren. Interessant fand ich auch, dass die in der Werbung man ja oft so Retro-Szenen sieht, wo ein altes Auto mit so diesen runden Formen irgendwo durchduckert und dann wird halt das Produkt beworben. Dass das durchaus absichtlich ist, dass ältere Menschen, die schon ein schlechtes Gedächtnis haben oder in irgendeiner Weise dadurch emotionell aktiviert werden können mit ihrer Vergangenheit, mit Bildern, die sie als kennen und als angenehm empfinden für das, was dann kommt. Ja, also so dieses Spiel mit Emotionen, Gefühlen, in den ganzen ist natürlich sehr stark und Emotionen sind was ganz was Starkes, die uns leiten und treiben. Und daher dieses Aktivieren von Gefühlen, von ob es jetzt ist, dass man sich wohlfühlt, die Geborgenheit oder dann eher im Jugendbereich so dieses Excitement, was Produkte haben, so diese, ob es jetzt Deos sind, die genau darauf abzielen, okay, das ist was super Tolles und ich bin dann der voll tolle Typ, die auch ja genau etwas in uns selbst aktivieren. Bei Honig wissen die Imker, habe ich gehört, dass die Leute immer nach dem Honig ihrer Kindheit suchen. Ah. Es hat nämlich jede Gegend ihren Honig und ob viel Wald dabei ist oder nicht. Und das, wie man aufwächst, bestimmt dann, was man dann auch bei Honig gut findet. Sehr interessant. Das finde ich auch sehr interessant. Und zumindest bei mir kann ich das bestätigen. Das ist praktisch, es gibt doch relativ viele verschiedene Honiggeschmäcker. Und den empfinde ich als wohltuend, wo ich dann durch irgendwie Vergleich, ich bin aus Oberösterreich, wo es auch jetzt noch Honig gibt, weiß, das ist dann ähnlich der Honig dieser Gegend. Mhm. Das ist doch sehr stark prägend, was man für frühe Erfahrungen gemacht hat, gerade was Konsum betrifft. Ja. Ja. Das Projekt hat geendet jetzt im letzten Jahr. Genau. Praktisch. Und wie bist du dann die Arbeit, die ihr jetzt veröffentlicht habt, wann hat die gestartet mit den Pupillen? Die hat gestartet. Also die Arbeit dazu. Die Erhebungen, das war dann vorletztes Jahr im Prinzip, hat so begonnen, dass man sich Gedanken drüber macht, dass man dann die Erhebungen macht. Wie setzt man es genau um? Also das ist jetzt vorletztes Jahr dann schon gewesen. Also es ist doch immer ein relativ langer Zeitraum. Aber schon eine Postdoc-Arbeit, oder? Nein, es ist alles Prädoc-Arbeit. Das heißt, du bist auf dem Weg zum Doktor? Ich bin auf dem Weg zum Doktor. Ach so, ich verstehe schon. Und Ist es dann auch so gemeint, dass man eine Doktorarbeit auch aus verschiedenen Teilen machen kann und dann eine, wie sagt man, kumulative? Genau, eine kumulative Dissertation. Ist das bei dir der Fall? Und das ist bei mir der Fall. Versteht und die besteht üblicherweise aus 3 Artikeln plus minus. Und das wirst du jetzt eben machen? Genau. Diese 3 Artikel plus minus und um damit dann ein Doktorat zu... Genau, darum dann einen Rahmen zu schreiben, wie hängen die Artikel miteinander zusammen, also eine Art wie kleinen Review-Artikel über die eigene Forschung zu schreiben. Diese Arbeiten sind auch auf deiner Homepage vom Institut dargestellt, also man kann das nachvollziehen. Genau. Und wie ist da die Zusammenarbeit mit Kollegen, mit wem machst du das oder machst du das alleine? Sehr enge Zusammenarbeit hier natürlich im Arbeitsbereich mit dem Professor Florak und mit dem Herrn Dr. Büttner. Der steht dann auch oft als Autor dabei, an letzter Stelle, oder? Die stehen dann, je nachdem, wie stark eben die Beteiligung war. Sie sind immer beteiligt natürlich in den Diskussionen, in den regelmäßigen Besprechungen, aber auch eben im Schreiben. Und das sind die 2 jetzt. Sind die 2 und mit diesen arbeite ich hauptsächlich zusammen. Und veröffentlicht hast du diese letzte Arbeit jetzt auf einer Plattform, die ich sehr interessant gefunden habe, weil sie interessante Arbeiten eigentlich vorstellt. Wie heißt sie? Auf Plus One. Was ist Plus One? Plus One ist ein Open Access Journal und das heißt, dass es ohne Einschränkungen für alle zugänglich ist. Im Vergleich zu den traditionellen Journal und Fachartikeln, wo die Uni die Rechte kaufen muss, um die abrufen zu dürfen, oder die Privatperson Rechte kaufen muss, um Zugriff drauf zu haben, was dann nur sehr beschränkt natürlich die Leute, die es lesen können. Es ist bei Plus One oder anderen Open Access Journals so, dass sie im Internet für jeden überall auf der Welt abrufbar sind, ohne dass sie dafür was zahlen müssen. Warum dort veröffentlichen? Um auch wirklich die Möglichkeit zu bieten, dass alle es lesen können. Man hat nicht die Schwierigkeit zu sagen, okay, die Leute haben vielleicht diesen Artikel oder diese Fachzeitschrift nicht abonniert. Unterschiedliche Unis haben unterschiedliche Fachzeitschriften abonniert. So ist sichergestellt, dass jeder den Zugang hat. Aber wenn das jetzt eine, unter Anführungszeichen, renommierte Fachzeitschrift ist, die dann sagt, mich würde dein Artikel interessieren, wäre das auch keine schlechte Sache? Nein, das ist überhaupt keine schlechte Sache, natürlich. Aber ist dann diese Plattform eine zweite Wahl, weil man sonst nicht veröffentlichen könnte? Es kommt immer drauf an. Wir haben so empfunden, dass es ein Thema ist, das auch außerhalb der Wissenschaft interessant sein kann. Und gerade eben auch dieser Konsumverhalten ist ansprechend und betrifft mehr als nur die Wissenschaftler. Und das ist dann die Möglichkeit, auch den Leuten, die nicht in der Wissenschaft involviert sind, die Möglichkeit zu geben, okay, ich lese mal nach. Ich habe vielleicht einen Medienbericht drüber gelesen. Ich möchte gerne nochmal nachlesen. Was steckt da eigentlich dahinter? Was haben die genau gemacht? Und ich habe auch nachgelesen und ich fand es auch interessant, wie detailliert auch die Vorgangsweise war, die Anzahl der Probanden. Ich weiß nicht, warum bin ich auf 49,5 gekommen? Wahrscheinlich habe ich nachgedacht, weil es 49 waren und nicht 50. Wo ist der eine hin? Wahrscheinlich habt ihr 50 ausgewählt. Wo ist der eine hingekommen? Es waren ursprünglich 50. Bei einer Person hatten wir fehlende Daten gehabt. Und wir hatten überhaupt keine Ratings von dieser Person. Aha. Und ohne die Daten konnten wir dann einfach mit dieser Person nichts anfangen und haben sie daher dann ausgeschlossen, weil wir Daten, die nicht vorhanden sind, kann man schlecht auswerten. Und auch da steht dann dabei 60 Hertz der Bildschirm, dann 1 Meter Abstand. Also wirklich, man hat sich das sehr genau vorstellen können, wie die Versuchsanordnung war. Und das wird ja auch notwendig sein, dass das Ganze gültig rüberkommt. Es ist wichtig, genau zu sagen, was hat man gemacht, um dann das andere beurteilen können, okay, sind da vielleicht doch irgendwelche Fehler dran, liegt es nur an einem gewissen Aspekt und um auch dann das reproduzieren zu können. Diese Zahl 50, wie kommt man auf 50, warum nicht 500, 5000 oder 5? Versuchspersonenzahlen ist auch immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Zahlen. Also wie viele Leute man wirklich benötigt für die Untersuchungen, wo es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Die 50 war so eine Wahl, wo wir erwartet haben, okay, man weiß, wie groß ist ungefähr die Effektstärke. Was kann man erwarten? Sind es nur minimale Abweichungen zwischen den Personen oder sind es große Abweichungen? Mhm. Und wenn die Unterschiede zwischen Personen groß sind, braucht man weniger Leute, um das zeigen zu können, okay, diese Gruppen unterscheiden sich voneinander. Das kann man sich wahrscheinlich sogar ausrechnen mit statistischen Mitteln. Wenn man weiß, okay, so groß erwartet man den Unterschied, kann man sich dann ausrechnen, dafür brauche ich so und so viele Personen. Ja. Und wenn ich diese Personenanzahl habe, finde ich, falls der Effekt wirklich vorhanden ist, finde ich ihn wahrscheinlich. Ah, ja. Und das Problem ist, wenn man zu viel hat, zu viel Personen, dann wird jeder Unterschied deutlich. Selbst der kleinste, wenn man 1000 Leute hat, wird dann macht 12 auch finden, die Millimeter Körpergrößenunterschied einen Unterschied. Ah ja, und das will man nicht und haben. Das will man nicht haben. Nicht dass unbedingt man sagt, haben. Das könnte ja auch jeder minimalste Unterschied ist ja nicht das, worauf es ankommt. Also was ist noch aussagekräftig? Es sind sehr viele Überlegungen, welcher Unterschied ist aussagekräftig? Und je nachdem ist man dann, okay, wenn man sagt, dieser Unterschied ist aussagekräftig, dann brauche ich so viele Personen dafür. Und wie kriegt man die jetzt, die 50? Da gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits ist es so, dass die Studenten, die bei uns in Seminaren sind, auch an Forschung teilnehmen. Das ist das eine. Und der andere ist, dass man über Forschungsgelder Leute einen Anreiz bietet, eine kleine Entschädigung. Sie bekommen dafür, dass sie eine halbe Stunde ins Labor kommen zu uns, 5 €. Und das wird dann entweder über Flyer an der Uni gemacht, über Ausschreibungen online, Social Media, Foren. Oder wir haben auch eine Datenbank aufgebaut, wo sich Leute eintragen können, die Interesse haben, an Forschung teilzunehmen. Und die kriegen dann eine E-Mail, ja, nächste Woche gibt es wieder die Möglichkeit, führen wir wieder eine neue Studie durch. Als Entschädigung kriegen sie dann einen gewissen kleinen Betrag und wir erklären ihnen danach, was haben wir genau untersucht, was erwarten wir eigentlich von dem Ganzen. Und da gibt es recht viele, die sagen, okay, ja, die Forschung interessiert mich und ich möchte auch wirklich Teil davon sein. Da könnten wir dann hinlinken, falls es eine Möglichkeit gibt, sich leicht einzutragen, dass man dann irgendwie... Was sind denn die großen Heuler? Das Milgram-Experiment plötzlich dabei ist und irgendwelche ganz üblen Sachen machen muss und kriegt dann nachher erklärt, dass wir haben eigentlich ganz was anderes getestet. Eigentlich wollten wir nur Spaß haben. Ja, genau. die Wiener haben sich jetzt übrigens ziemlich in die Schlamasseln gesetzt mit der Marienhilfestraße. Fahrradfahrer habe ich gelesen. Da war wirklich ein Fehler. Man hat hochgerechnet, wie viele Fahrradfahrer da auch im Winter fahren werden. Man ist da irgendwie auf 150.000 gekommen, hat aber den Fehler gemacht, dass man nur Fahrradfahrer gefragt hat, ob sie auch im Winter fahren werden, aber das auf die gesamte Wiener Bevölkerung hochgerechnet. Und da versucht man gerade jetzt entweder den Fehler zu finden, was da genau, wo die Schwachstelle war. Und also man ist draufgekommen, diese Zahlen stimmen so nicht. Ja, das sind natürlich immer Sachen, wo man von vornherein aufpassen muss. Ja. Okay, wenn man Hochrechnungen macht auf eine Gesellschaft, auf eine Bevölkerung, wen befragt man, genau. Welche Leute, dass es das nicht verzerrt. Das fand ich ja auch ganz interessant. Meinungsfragen, die jetzt über Festnetz laufen, sind ja nicht mehr repräsentativ, ist stark anzunehmen. Gerade über Festnetz ist hat eh sehr, sehr wenig noch ein Festnetz. Eben, ja. Und gerade die Jungen sind über Festnetz eigentlich überhaupt nicht mehr zu erreichen. Ja. Wenn, dann ist es eher eine ältere Bevölkerung. Und da ist dann auch immer die Frage, wann finden die Anrufe statt? Wann ist man, wie ist man zu Hause? Gerade dann auch wieder die Jüngeren sind weniger zu Hause, als die bereits in Pension sind. Das heißt, diese Festnetzanrufe sind nicht so repräsentativ, wobei hier ja auch häufiger dann auch auf Mobiltelefonanrufe umgestellt wird. Ich habe mal bei einem Meinungsforscher gearbeitet als Student. War ganz interessant eigentlich. Die haben immer so für ein Magazin eine monatliche Politumfrage gemacht und die Fragen haben sich nie geändert, aber man hat dann doch irgendwie ein Bild bekommen. Und was mich fasziniert hat, war, wie genau eigentlich die Auswertung war dieser Umfrage. Also die haben wirklich genau gewusst, und zwar ist es gegangen einfach Ortsgrößen. Also damit es repräsentativ ist, muss man die Größe der Orte richtig auswählen, wo man die Telefonnummern rauszieht. Ja. Und das war faszinierend, weil das hätte ich nicht gewusst. Und aber dann praktisch die Ergebnisse zu interpretieren und in eine Studie zusammenfassen, das haben die, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Also ich habe diese Studien manchmal gelesen, die dann eben Grundlage waren für diesen Artikel im Magazin. Aber die Studien waren sehr umsichtig und sehr, sehr bewusst und ernsthaft. Das war schon beeindruckend, ja. Also die Vorhersagen sind auch sehr, sehr gut. Also ja. Gerade so diese Polit-Vorhersagen. Ja. Ist immer wieder überraschend, wie gut eigentlich die Meinung abgebildet wird, ja. Oder auch wie gut Wahlverhalten vorhergesagt werden kann. Da war auch dann immer die Sonntagsfrage dabei, wen würden Sie jetzt am Sonntag wählen? Aber auch die Ergebnisse dieser Frage einzubetten in das andere, was man vorher gefragt hat, war eigentlich immer ganz interessant. Ja. Wie wird es denn weitergehen, Benjamin? Ich bin jetzt für weitere 3 Jahre hier an der Universität. 20 Stunden? 30 Stunden? Ja. Muss ich ja. Ja, okay. Natürlich auch Fortschritt. Ja. Sind jetzt 30 Stunden, ja. Die ich hier an der Uni auch direkt wieder hier am Arbeitsbereich angestellt bin, wo ich dann auch diese Forschung weitermachen werde. Der nächste Schritt ist, wie auch vorhin schon gesagt, dieses, was ist eigentlich diese Erregung? Wo kommt die her? Und die Frage, okay, Selbstkontrolle, haben sie die? Und wie kriegt man impulsive Einkäufe dazu, auch ihre Selbstkontrollressourcen, die sie haben, zu nutzen. Also auf der guten Seite. Auf der guten. weiterhin auf der guten Seite, genau. Ja, interessant. Ich überlege gerade, was das alles für meinen Hund bedeutet. Der soll ja da nichts, das soll schon gut verbunden bleiben. Also wenn ich zur Tasche greife, weil dann bleibt er nämlich stehen. Soll er nicht seinen eigenen Willen nutzen. Soll er nicht seinen eigenen Willen nutzen und sich fokussieren und sagen, okay, du musst dich jetzt konzentrieren, wenn der jetzt mit dem Fressen kommt. Du wolltest drüber, über die Straße. Auf die andere Seite war das Ziel. Ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir den Deckel zu. Vielen Dank. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung und es war sehr interessant für mich, diesen Einblick zu kriegen, der einfach wirklich ganz nahe dran ist an dem, wie du in einem Institut für Psychologie, für angewandte Psychologie arbeitest. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, danke Benjamin Serfas. Und ja, das war Lob und Tadel Nummer 30 und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Thank you.